Man hatte ja öfters, dass da so Zeitschriftenbeilagen, wo sie in Säcken verpackt waren und schwarze Leute, die schleppten und so weiter. Also, dass man wusste, er kommt aus Übersee, das wussten wir wohl. Aber